WDR 5. Erlebte Geschichten. Er wird oft Sir Revival genannt, weil er sich bewusst in viele Situationen gebracht hat, um zu zeigen, mit welchen Mitteln Menschen in Extremlagen überleben können. Deshalb gilt Rüdiger Neberg, der gelernte Konditor aus Bielefeld, der morgen 80 Jahre alt wird, als Survival-Spezialist, als bewusster Überlebenskünstler. Immer wieder zog es Neberg hinaus in die Abenteuerwelt der Erde. In Hamburg lief seine Konditorei mit bis zu 50 Mitarbeitern, während der Chef mit Floßfahrten auf dem Blauen Nil, in Sumpfgebieten und im tiefsten Urwald mit Techniken der Ureinwohner sein selbst auferlegtes Expeditionsprogramm zu bewältigen versuchte. Ganz ursprünglich sollte ich Banker werden. Und ich machte eine Probezeit in der Kreissparkasse Münster. Und da bin ich nach 3-4 Tagen schon völlig verzweifelt. Und ich habe meinem Vater dann klar gemacht, das ist nichts für mich. Und habe ihm vorgeschlagen, ich werde lieber Bäcker und Konditor. Vor allem, weil ich immer die Teigschüssel auslecken durfte. Und das war nach dem Krieg schon etwas sehr Kostbares. Wir hatten oft Hunger gehabt. Und ich kenne keinen Bäcker, der verhungert ist. Zunächst hat mich der Beruf natürlich begeistert. Und parallel entwickelte sich bei mir der Drang, die Welt kennenzulernen. Neugier auf die Welt, Abenteuerlust. Und da war ich 17 und hatte schon das zweite, dritte Lehrjahr, bekam unbezahlten Urlaub. Und meinen Eltern hatte ich erzählt, ich fahre nach Paris mit selbstgebasteltem Fahrrad. Das musste ich mir beim Schrotthändler zusammenbasteln. Und ich bin in Wirklichkeit täglich meine 200 Kilometer gestrampelt, um nach Marrakesch in Marokko zu kommen. Und dort wollte ich Schlangenbeschwörung lernen. Denn ich wollte im Hansa-Theater in Hamburg auftreten, um mir Geld für die Selbstständigkeit dazu zu verdienen. Ja, ich habe mir dann, als ich die Meisterprüfung hatte, viele, viele Läden in Hamburg angeguckt und habe mich dann entschieden für ein Eigentumsprojekt in Hamburg-Wandsbek. Da habe ich angefangen mit 4-5 Mitarbeitern. Irgendwann waren wir 50 und der Laden brummte wahnsinnig. Und in dieser Zeit hörte ich in den USA von diesem Wahnsinnsthema Survival, der Kunst zu überleben, der Rückbesinnung auf Urinstinkte, wie jedes freilebende Tier sie noch besitzt. Und in Deutschland war das noch kein Thema, nicht mal bei der Bundeswehr. Also habe ich das importiert und gleich eine Kletterwand in die Backstube geschraubt und meine Pausen genutzt, um mein Privatleben auszuleben. Ich hatte plötzlich die Idee, ich werde von Hamburg nach Oberstdorf, etwa 1000 Kilometer nach Süden marschieren, aber ohne Nahrung. Für mich war das damals das allerwichtigste Training, als ich das allererste Mal nach Brasilien zu den Yanomami-Indianern wollte. Da wollte ich vorher wissen, wenn das Militär das fremde Schnüffler nicht in diese Gebiete ließ, mich fängt und ich könnte entkommen, wie lange ich ohne alles Gepäck, splitternackt noch funktioniere. Und ich lebte bei meinem Deutschlandmarsch von meiner Körpersubstanz. Und als ich nach 23 Tagen unten in Oberstdorf angekommen war, sah ich aus wie mein eigener Leichnam. Ich hatte 25 Pfund verloren, das war nur noch Knochen und Haut. Aber ich war um 2 super Erfahrungen reicher. Nach 3 Tagen hatte ich kein Hungergefühl mehr und 1000 Kilometer waren machbar. Und dann habe ich weitere Reisen durchgeführt mit dem Fahrrad nach Istanbul und durch Europa. Und dann kamen ja die Reisen zum Blauen Nil, als ich mein Wissen um Survival in mir gefestigt hatte und ich mir so etwas zutraute, wochenlang entfernt von der Zivilisation existieren zu können. Und dann gab es eine Durchquerung der Danakil-Wüste in Ostäthiopien. Das hat 4,5 Monate gedauert. Dort herrschte Krieg, Äthiopien gegen Eritrea. Und wir mussten mit Hilfe der einheimischen Führer zwischen den Fronten hindurch. Da wurden wir auch komplett ausgeraubt, mehrfach überfallen. Zweimal sollten wir erschossen werden. Und da erlebte ich dann diese hohe nomadische Gastfreundschaft, wo sich unsere Begleiter mit ihren Körpern als lebende Schilde vor uns pressten und den Angreifern sagten, das sind meine Gäste. Wenn ihr die töten wollt, dann habt ihr aber unsere Blutrache am Hals. Ich habe damals in jungen Jahren schon gelernt, dass man Islam nicht reduzieren kann auf Terrorismus. Auch Christen wollen ja nicht reduziert werden auf Hexenverbrennung, Inquisition, Indianerausrottung, sondern auch lieber auf die positiven Werte wie Nächstenliebe, soziale Verantwortung, UN-Menschenrechtscharta. Ja, irgendwann waren ja die Yanomami-Indianer in Brasilien in mein Leben gedrungen. Sie wurden bedroht von einer gewaltigen Armee von Goldsuchern, 400 Flugzeuge, 120 illegale Landepisten und 65.000 bewaffnete Goldsucher. Da hatte ein Indianer mit Pfeilen keine Chance. Und um dieses Drama weltweit ins Gespräch zu bringen, hatte ich die Idee, einen Brief von Amnesty International und Greenpeace weltweit ins Gespräch zu bringen. Das war ein Appell an den Staatspräsidenten Brasiliens, worin er aufgefordert wurde, den Yanomami so zu helfen, wie sein Grundgesetz es ihm eigentlich vorschreibt. Per Post hätte er den Brief ignorieren können, aber dann habe ich gedacht, für mich ist das eine schöne Kombination, Abenteuer und Sinn. Ich fahre mit dem Tretboot den Brief über den Atlantik. Nun muss man wissen, ich hatte keine Ahnung von Seefahrt, ich bin immer seekrank, ich habe Angst vor Wasser. Und das machte die Sache wieder reizvoll, denn wenn man die Probleme seines Vorhabens kennt, dann kann man ja mit entsprechenden Trainings das alles minimieren. Das Wertvollste war die Überwindung der Angst. Da hatte ich gehört von einem Training der Marinepiloten bei Cuxhaven, die das richtige Verhalten lernen, wenn ihre Maschinen in die Nordsee stürzen. Und dann hörte ich, da gäb's noch eine verrücktere Kompanie bei der Bundeswehr. Das wären die Kampfschwimmer in Eckernförde. Die würden aus Menschen Delfine machen. Und nun kam ich in die Halle und in einer Minute war ich erledigt. Da stürzten drei Männer über mich her. Der eine fesselte die Arme auf dem Rücken, der andere die Beine zusammengebunden. Und pupp, warf mich der dritte ins 5 Meter tiefe Wasser und ich bin abgesoffen. Ich wurde rausgefischt, wiederbelebt. Dann haben sie mir erklärt, wie das richtig geht, dass man ruhig abwarten soll, wie weit man hochkommt, aber schon mal versuchen, in die Rückenlage zu kommen. Und das ist schwer, wenn man kein Gliedmaß mehr besitzt. Und dann kann man mit den Unterschenkeln wie eine Fischflosse hin und her wedeln und zappelt sich dann so ins Flache. Als sie mir es erklärt hatten, habe ich das locker 5-mal hintereinander geschafft und das dann auch später in meine Trainings mit aufgenommen. Jedenfalls, heute ist der Ozean mein Freund. Ich bin ja 3-mal rüber, das 2. Mal zusammen, aber dann mit einer Partnerin, Christina Haferkamp aus Kiel, auf einem Bambusfloß und das 3. Mal mit einem massiven Baumstamm, eine 18 Meter lange Tanne mit einer kleinen Hütte drauf. Das war ein so gewaltiger Stamm, dass kein Orkan den zerbrechen konnte. Schiffsbauingenieure, wenn ich denen meine Ideen vortrug, die haben nur den Kopf geschüttelt. Das widerspricht jedem fachlichen Wissen. Und ich habe es 3-mal bewiesen. Ich bin 3-mal locker da drüben angekommen. 1982 bin ich das erste Mal zu den Yanomami alleine gegangen. Alleine ist man unabhängig, aber vor allem wirkt man auf die Besuchten nicht gefährlich. Mit einem werden sie immer fertig, ob das jetzt Indianer oder Goldsucher sind oder die Polizei. Aber wenn man in einer Truppe käme, ist das Misstrauen und die Vorsicht größer. Dann ging ich ja relativ unbekleidet, wie es im Urwald üblich ist, so dass man sehen konnte, ich bin unbewaffnet und hatte vor allem für die Indianer eine Mundharmonika mit. Und dann habe ich die Mundharmonika alle Viertelstunde benutzt und ein Lied gespielt, um diese Indianer anzulocken und gleich positiv zu stimmen. Denn ich wusste, sie sagen, wer durch den Wald schleicht, der hat böse Absichten, aber wer laut kommt und ich kam mit Musik, das ist ein Freund. Man muss sich den Wald ohne Wege vorstellen. Man hackt sich mit dem Buschmesser da durch, mit der Machete und das ist sehr mühsam. Wenn man am Tag 15 Kilometer geschafft hat, hat man was geleistet. Und nach 5 Tagen auf einmal standen 3 Indianer vor mir. Ich hätte mir vor Schreck in die Hosen gemacht, obwohl ich mir diesen Moment immer vorher vorgestellt hatte. Und hatte mir dafür auch so ein ganzes Programm ausgedacht, was dann auch schlagartig kam. Nicht schießen, ich bin ein Freund. Das hieß in ihrer Sprache, Schrika Penny Heimai. Dann schnell, Mundharmonika in den Mund, einfach nur reingeblasen. Die redeten in ihrer Sprache voller Lachen und haben mich mitgenommen. Und so lernte ich diese andere Welt kennen. Dann auch eben diese Bedrohung durch diese Armee von Goldsuchern, die den ganzen Wald niedermachten, mit Hochdruckwasserpumpen Berge wegschwemmten, die Erde aufrissen auf der Suche nach Gold. Und wer da Widerstand leistete, wer verhindern wollte, dass die Indianerin vergewaltigt wurde, wurde erschossen. Diese Dörfer muss man sich vorstellen, groß, rund, 100 Leute leben da unter einem Dach ohne Trennwände. Und auf solch ein Dach wird dann ein Streichholz geworfen, alles abgefackelt. Wer rauskommt, wird erschossen. Und das nannten die Goldsucher Affengrillen. Die Indianerarbeit hat mich dann irgendwann so in Anspruch genommen, dass ich die Konditorei im Jahre 92 verkauft habe und dadurch freier war. Ich konnte mich finanzieren über Vorträge und Bücher. Inzwischen sind es 30 Bücher. Ich war auch in der Konditorei nachher mehr Buchhandlung als Konditorei. Und in erster Ehe war ich verheiratet mit Maggie, aber als dann so diese anderen Themen in mein Leben kamen, ich immer in Brasilien war und andere Exkursionen startete, da konnte ich sie nicht anstecken mit meiner Begeisterung. Auch meine Tochter konnte ich nicht anstecken und so haben wir uns dann irgendwann in Freundschaft getrennt. Und dann kam Christina Haferkamp in mein Leben, eine topfitte Sportlehrerin aus Kiel, mit der ich dann über den Atlantik gedüst bin auf diesem Bambusfloß. Und sie war mehrfach mit mir im Urwald. Keine Angst vor Spinnen, Schlangen, Zecken und dergleichen. Und da haben wir uns als Malariahelfer ausgegeben und waren dadurch an allen Fronten beliebt, ob Goldsucher oder Siedler oder Indianer. Und ich habe Fotos, wie da so ein Dorf in Asche liegt und der Justizminister da ratlos steht. Und das waren einerseits Momente, wo ich versucht war aufzugeben, weil ich mir sagte, ich habe gegen als Einzelner, als Ausländer gegen diese Übermacht keine Chance. Aber andererseits stachelte das meine Wut an und dann kamen mir solche Ideen, dreimal über den Atlantik. Ich habe Gold gewaschen vor dem Generalkonsulat in Hamburg. Ich war beim Papst, weil 80% der Brasilianer Katholiken sind. Und ich dachte, auch er könnte mit einer Empfehlung da etwas verändern. Dann war ich bei der Weltbank und habe der Weltbank Beweise vorgelegt, dass Brasilien seine Verfassung im Indianergebiet mit Füßen tritt. Und ich glaube, die Weltbank war nachher ausschlaggebend, dass die Indianer im Jahre 2000, da war ich aber schon 18 Jahre in Gange, doch einen Frieden erhielten, den man akzeptieren kann. Die Goldsucher wurden rausgehungert. Dann war für mich die Arbeit getan. Christina Haferkamp ist da geblieben, nachdem wir gemeinsam eine Schule mit Krankenstation gebaut hatten. Sie kümmert sich weiter um die Indianer. Mir wurde das da zu ruhig. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Action. Und dann kam Annette in mein Leben. Und da habe ich die totale Erfüllung gefunden, weil sie nicht nur mitzieht, sie pusht mich noch. Und ich dachte immer, ich wäre nicht zu übertreffen. Sie übertrifft mich, sie managt unsere Organisation, die wir Target getauft haben. Manchmal gibt es so Fügungen im Leben. Genau im Jahre 2000, als die Yanomami gerade Frieden erhalten hatte, schenkt mir eine Zuschauerin das Buch von Boris Diri, Wüstenblume. Das schlimme Schicksal, das sie durchgemacht hat, als man sie genital verstümmelt hat. Da gab es Stellen, da habe ich Rotz und Tränen geheult. Und als ich dann las, dass täglich 6000 Mädchen das ertragen müssen weltweit und davon 80% Muslimas sind, denen vorgegaukelt wird, es stünde im Koran, da habe ich gedacht, wie kann eine Weltreligion, die ich so positiv erfahren habe mit der unendlichen Gastfreundschaft, neben allem Terror, auch das noch unwidersprochen, sich in die Schuhe schieben lassen. Und die Idee war geboren, man müsste die höchsten Geistlichen dazu bringen, den Brauch zur Sünde zu erklären. Und für diese Idee habe ich Partner gesucht bei deutschen Organisationen und da wurde ich gleich ausgebremst. Der Islam ist gar nicht dialogfähig. Na kurz und gut, Amnesty International war es, die sagten, Rüdiger, du bist Einzelkämpfer. Annette auch, macht einen eigenen Verein auf, dann seid ihr unabhängig. Haben wir getan. Wir haben ihn Target genannt, Ziel, sowohl das Ziel, für das man kämpfen würde, aber auch das Ziel, das man mit Diplomatie zu erreichen versucht. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und nun war die erste Aktion, Annette und ich flogen nach Addis Abeba, Äthiopien, weil wir wussten, dort sind 95% der Frauen verstümmelt, egal welcher Religion sie angehören. Und wir haben es dann gesehen bei Christen und vor allem bei Muslimen und vor allem die schlimmste Form, die pharaonische Verstümmelung. Da wird den jungen Mädchen vorgegaukelt, ach, Fatuma, das ist der tollste Tag, ab morgen bist auch du endlich eine Frau. Und weil das Thema streng tabuisiert sind, wissen diese Kinder nicht, was ihnen blüht. Sie freuen sich auf den Tag, sie bekommen ein Kleidchen geschenkt und dann werden diese Mädchen in Begleitung der Mütter zu den Verstümmlerinnen gebracht. Die wohnen oft ein bisschen abseits vom Dorf, damit niemand die Schreie hört. Da werden sie auf den Boden gelegt, man setzt sich auf die Gliedmaßen und dann kommen diese diese alten Frauen, die eigentlich eine Brille brauchten, die keine Ahnung haben von Anatomie, von Hygiene, die mit Dosendeckeln und schartigen Messern arbeiten, da ist dann die Rasierklinge schon ein Glücksfall und schneiden den Mädchen die Klitoris ab und die Schamlippen und dann wird die Scheide ohne Betäubung mit einer Stopfnadel, einem Wollfaden zugenäht. Das ist pharaonische Verstümmelung. Aber ein Drittel dieser Mädchen stirbt an Schock, an Verblutung, an Folgeinfektion. Das ist eine UNO-Einschätzung. Und nun hatten wir die Beweise. Und der erste Mitstreiter war Sultan Ali Mira vom Volk der Afa in Äthiopien. Er sagte, mein Gott, das hat man meinen Töchtern angetan. Ich dachte, das ist so ein Ratschalle. Wir haben gesagt, ja, von wegen Ratschalle, das ist Schlachten bei lebendigem Leibe unter Inkaufnahme des Todes. Er war so beeindruckt, dass er uns sofort gestattete, alle seine 60 Clanführer zu einer Konferenz zusammenzutrommeln. Und gekommen waren nicht nur die 60, gekommen waren 1000, vor allem Frauen, die Opfer. Und ich stellte mich den Menschen erst einmal vor, warum ich Fremder hier auftrete, zu diesem Tabuthema zu reden. Und erzählte, dass ich gar nicht mehr am Leben wäre, wenn nicht ihre Väter 1977 mir bei Überfällen zweimal mit ihren Körpern als lebende Schilde das Leben gerettet hätten. Jetzt hätte ich gehört, was sie ihren Mädchen antun und es falsch mit dem Koran rechtfertigten. Und mir hätten sie jetzt sicherlich nicht geglaubt, aber wir hatten ja Rückendeckung durch die hohen Scheichs, die vom Sultan geimpft waren. Und als die bestätigten, dass es nicht im Koran steht und an der Zeit sei, darüber zu reden, da brachen Dämme vor allem, als sie verwiesen auf eine ganz anderslautende Stelle im Koran, Sure 95, Vers 4, wahrlich, wir, Allah, haben den Menschen in schönstem Ebenmaß erschaffen. Und da kann man sich ja nicht als Mensch anmaßen, korrigierend an Frauen rumzuschneiden. Dann setzten lebhafte Diskussionen ein, dann ergriff eine Frau das Mikrofon und erzählte die Selbsttötung ihrer Tochter, die den Schmerz nicht mehr ausgehalten hatte nach der Verstümmelung, die nur noch auf allen Vieren durch die Wüste kroch und sich irgendwann die Maschinenpistole des Vaters in den Mund gesteckt und abgedrückt hat. Solche Geschichten dutzendweise. Und da saßen die Männer völlig verdattert. Bis dahin hatten viele geglaubt, ach, Weiber jammern immer, ich bin doch auch verstümmelt. Und sie verglichen aus Unkenntnis Männerbeschneidung mit Frauenverstümmelung. Und dazwischen klaffen Schluchten. Der Mann behält sein Lustgefühl, der Frau wird alles zerstört, die Würde wird ihr geraubt, die Seele wird zerstört. Das sind zwei verschiedene Welten. Und dann kam der tolle Beschluss, wir verbieten den Brauch, Strafe legen wir später fest. Und weil das unser erster Erfolg war, haben wir ihnen dann eine fahrende Krankenstation geschenkt, Ärztinnen, Krankenschwestern etc., die da schon 12 Jahre nun unterwegs ist und vor allem den Frauen dabei steht. Und dann haben wir zweierlei gesehen. Der Brauch ist rückläufig, wenn auch noch nicht, lange nicht endgültig. Und wir haben die Folgeleiden dieser Frauen erlebt und sind noch fanatischer geworden in unserem Kampf. Und weil Target inzwischen größer geworden ist, haben wir dann dort ein medizinisches Zentrum für Mädchen und Frauen gegründet. Das ist ein richtiges Dorf, eine Oase voller Pflanzen und Blumen und Palmen. Und das liegt in der Danakil-Wüste. Und nun im Juni 2015 wollen wir die Station eröffnen. Da kommen wieder die Scheichs zusammen. Und vielleicht die First Lady, bestimmt der deutsche Botschafter. Das wollen wir mit viel Folklore auch machen. Kamelwettrennen, das schönste Kamel wählen, um die Seele der Nomaden zu treffen. Und dann gab es andere Projekte, zum Beispiel Mauretanien. Als der Großmufti des Landes die Bilder sah, hat auch er das sofort zur Sünde erklärt. Und dann hatte er dieser große Philosoph und Großmufti Hamdan Utal ist sein Name, Mauretanien, eine brillante Idee. Er sagte, Rüdiger, wenn es dir gelingt, die 10 höchsten Geistlichen der Welt an einen Tisch zu bringen und wenn die dann den Brauch zur Sünde erklären, dann ist es eine Sünde. Dann kann kein kleiner Imam mehr kommen und sagen, ich weiß es besser. Und aufgrund unserer inzwischen guten Reputation bekamen wir beim Allerhöchsten, dem Großscheich Al-Azhar, sein Name Professor Tantawi, eine Privataudienz. Und der Großscheich sagte, das könne er alleine nicht entscheiden, denn für theologisches Recht sei der Großmufti von Ägypten zuständig. Er hat den Mann angerufen und nachdem geklärt war, dass wir die Konferenz bezahlen, war er ganz euphorisch. Dann flatterten über Kairo unsere Transparente. Da bestand Target gerade 6 Jahre, das war im November 2006. Internationale Gelehrtenkonferenz zum Verbot der Beschneidung des weiblichen Körpers unter der Schirmherrschaft des Muftis Professor Dr. Ali Juma. Und keiner der Koryphäen fehlte. Und die haben die Meinungen der Kollegen angehört. Dann hatten wir 3 Ärzte eingeladen, die nochmal aus medizinischer Sicht klar machten, welcher Schaden Frauen da entsteht. Und ganz zuletzt, und das bewundere ich heute noch, dass der Großmufti den Mut hatte, durfte Annette ihren Film vorführen, eine Szene ungeschönt, pharaonische Verstümmelung. Aber da hatte keiner mehr trockene Augen. Den hat sie gedreht mit offener und mit versteckter Kamera. In der Danakil-Wüste mit Erlaubnis des Clanführers. Wir waren ja immer in Begleitung, weil man anders da nicht durchkommt und weil man natürlich nicht als Fremder erfährt, die lässt jetzt ihre Tochter verstümmeln. Das Erschreckendste für uns war eigentlich, dass Mütter oft dabei sind. Mütter, die das selbst erlebt haben und dennoch ihre Tochter da zum Schlachten bringen. Und dann zog man sich zurück zur Beratung. Die dauerte mal gerade eine gute Stunde. Die Fatwa war geschrieben. Und der wichtigste Satz darin, für uns der historischste Moment, der größte Lebensmoment überhaupt. Weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Und dann haben wir nachgeschoben, dann haben wir diese Konferenz dokumentiert im sogenannten Goldenen Buch, mehrsprachig, Gold, Leder, dem Inhalt entsprechend wertvoll gestaltet, gedacht als Predigtvorlage für die Imame dieser Welt. Und Ali Juma, der Schirmherr unserer Konferenz, fand das Buch so gut, dass er es signiert hat, mit einem Vorwort geehrt. Und das wird uns aus den Händen gerissen. Ich erinnere mich ja noch sehr deutlich an den Krieg. Dass ein ganzes Volk chancenlos ist gegen diese Willkür und wo es der Unterstützung von außen bedarf, wie damals die der alliierten Streitkräfte, die unter vielen Opfern uns befreit haben. Und genauso, denke ich, ist es mit diesen Frauen. Die Kultur lässt eine Änderung von innen nicht zu. Da muss Unterstützung von außen kommen. Das mag sich gönnerhaft anhören, aber ich bin Augenzeuge dieses Verbrechens geworden. Ich fühle eine Verpflichtung und ich spüre, weil ich dem Islam anders gegenüberstehe als die, die ihn grundsätzlich ablehnen, dass ich da Möglichkeiten habe und die Erfolge geben uns ja auch recht. Der Überlebenskünstler Rüdiger Neberg, der morgen 80 Jahre alt wird, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Getroffen hat ihn Ingrid von Saldern. Am nächsten Sonntag erzählt Rosemarie Bottländer, wie sie das Ende des Kriegs erlebt hat, wie sie mit ihrer Familie den Tag herbeigesehnt und sich endlich frei gefühlt hat. Heute in einer Woche wie immer um 7.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.